欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag. Ich möchte eine Städtereise nach Wien buchen, die ich schon lange plane. Guten Tag. Das ist eine hervorragende Wahl. Wann möchten Sie verreisen? Ich dachte an Mitte Mai. Ich frage mich jedoch, ob das Wetter dort zu dieser Zeit schon beständig ist. In Wien ist es im Mai meistens sehr mild und sonnig. Bevorzugen Sie ein Hotel direkt im Zentrum oder lieber am ruhigen Stadtrand? Trotz der höheren Preise möchte ich im Zentrum wohnen, damit ich jede Sehenswürdigkeit bequem zu Fuß erreichen kann. Verstehe. Ich habe hier ein attraktives Angebot für ein Hotel nahe der Oper. Die Übernachtung kostet 130 Euro. Das sieht ansprechend aus. Wie sieht es mit den Bedingungen aus? Ist eine Stornierung flexibel möglich? Ja, eine Stornierung ist bis 2 Tage vor der Ankunft kostenfrei. Möchten Sie zusätzlich eine Reiseversicherung abschließen? Ja, das ist bei Auslandsreisen sinnvoll. Benötigen Sie meinen Personalausweis für die Unterlagen? Ja, bitte. Damit kann ich den Vorgang sofort abschließen. 这段对话非常实用。我们来看第一句，我提到的城市旅游 ，die Städtereise， 后面接了一个受格关联子句，也就是 die ich schon lange plane。 由于旅游是阴性名词，受格的关联代名词维持 die 不变。 没错，接着我问，您想何时出游？动词是 verreisen。 我说我很好奇天气是否稳定，这时用了 ob 引导的间接疑问句 ob das Wetter dort zu dieser Zeit schon beständig ist。 这里的 ob 就是是否的意思。 然后我询问您的偏好 bevorzugen 是想住市中心 das Zentrum 还是郊区 der Stadtrand。 我选了市中心。并说 trotz der höheren Preise， 这里用的介系词 trotz， 意思是尽管它后面要接所有格，所以复数名词 die Preise 变成了 der Preise。 为了看景点 die Sehenswürdigkeit， 我给了一个方案 das Angebot， 并提到每晚住宿 die Übernachtung。 我也劝您了取消预定。 Die Stornierung 的灵活度。 最后我建议投保旅游保险 Die Reiseversicherung 并完成手续。这两个地方都用了动词 abschließen。 我还出示了身份证件 Der Personalausweis。 这整趟旅程听起来很棒。 祝大家学习愉快，我们下次见。